Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, 1799, Jena, 10. Februar, 99. Es ist eine Ewigkeit, dass ich weder an dich noch an sonst einen Menschen in der Welt geschrieben habe. Du weißt aber die Verhinderung und wirst mich entschuldigt haben. Seit etlichen Tagen bin ich von Weimar zurück, wo ich 5 Wochen lang mit meiner ganzen Familie gewesen, um durch persönliches Treiben und Bemühen eine erträgliche Darstellung meiner Piccolomini zu bewirken. Dies ist nun glücklich überstanden. Meine Absicht ist erreicht worden. Das Stück hat alle Wirkung getan, die mit Hilfe dieses Theaterpersonals nur irgend zu erwarten gewesen. Es wurde 2-mal hintereinander gespielt und das Interesse ist bei der 2. Repräsentation noch gestiegen. Es kommt mir zwar selbst sonderbar vor, dass das Publikum meinen Wallenstein früher kennenlernen soll als du, aber ich kann's einmal nicht ändern. Du erhältst ihn nicht eher, als bis alles fertig ist. Das ist eine Freude, die ich mir vorbehalten habe. Von dir will ich ein reines Urteil über das Ganze hören. In spätestens 6 Wochen hoffe ich, das letzte Stück vollendet zu haben. Dann erhältst du alles auf einmal. Mein Aufenthalt in Weimar hat mir auch in Rücksicht auf meine Gesundheit neue gute Hoffnungen erweckt. Ich bin genötigt gewesen, alle Tage in Gesellschaft zu sein, und ich habe es wirklich durchgesetzt, mir etwas zuzumuten. Selbst an den Hof und auf die Redoute bin ich gegangen, ohne dass meine Krämpfe mich daran gehindert, und so hab ich in diesen 5 Wochen wieder als ein ordentlicher Mensch gelebt und mehr mitgemacht als in den letzten 5 Jahren zusammengenommen. Freilich habe ich diese 5 Wochen für meine Arbeit ganz verloren, sonst könnte ich heute mit dem ganzen Wallenstein fertig sein. Aber in anderer Rücksicht reuen mich diese Zerstreuungen gar nicht. Deine Anmerkungen über den Almanach haben uns wieder sehr viel Vergnügen gemacht. Wir treffen fast überall in unserem Urteil zusammen. Setze sie ja fort. Humboldts Schrift wirst du nun erhalten haben. Was sagst du dazu? Sie ist freilich sehr trocken und fast scholastisch geschrieben, aber unleugbar enthält sie einen Schatz von Gedanken. Lass mich doch hören, was man bei euch in Dresden von Fichtes Apologie spricht. In Weimar und auch hier missfällt der Ton sehr, worin sie abgefasst ist. Ich sehne mich sehr, wieder etwas von euch zu hören. Dein S.C.H.